Der Advokat fühlte eine gewisse Beruhigung über diesen Brief, der ein günstiges Licht auf das merkwürdige Verhältnis zwischen Jekyll und Hyde zu werfen schien. Er machte sich sogar gelinde Vorwürfe, dass er seinen alten Freund überhaupt verdächtigt hatte. »Hast du das Kuvert?« fragte er. »Ich habe es verbrannt«, erwiderte Jekyll. »Mir war der Kopf ganz verdreht, ich wusste kaum, was ich tat. Er hatte keinen Poststempel, der Brief wurde durch einen Boten übergeben.« »Soll ich den Brief behalten?« fragte Utterson. »Tu damit, was du willst, ich habe alles Zutrauen zu mir selbst verloren«, war die Antwort. Der Advokat steckte den Brief in die Tasche. »Und nun noch eins, Jekyll. Nicht wahr? Es war Hyde, der die Verfügungen deines Testaments bestimmt hat.« Der Doktor wurde totenbleich. Er kniff die Lippen krampfhaft zusammen und machte eine bejahende Bewegung. »Ich dachte es mir wohl«, sagte der Advokat. »Er hatte die Absicht, dich zu ermorden. Du kannst von Glück sagen, dass du noch am Leben bist.« »Ich habe eine schreckliche Erfahrung gemacht. Ach Gott, das ist eine schreckliche Erfahrung«, sagte Jekyll und bedeckte sich das Gesicht mit beiden Händen. Als Utterson im Begriff war, das Haus zu verlassen, traf er den alten Diener in der Vorhalle. »Poole«, sagte er, »es hat heute Morgen jemand hier einen Brief abgegeben. Wie sah der Mann aus?« Poole war ganz sicher, dass kein Brief durch einen Boten angekommen war. »Auch mit der Post ist nichts gekommen«, fuhr er fort, »nur einige Zeitungen und Zirkulare.« Der alte, böse Verdacht tauchte wieder in Uttersons Seele auf. Der Brief war gewiss an der Hintertür abgegeben, vielleicht in des Doktors eigener Arbeitsstube geschrieben. Sollte dies der Fall sein, so müsste man ihn in einem ganz anderen Lichte betrachten, müsste außerordentlich vorsichtig damit sein. Auf den Straßen wurden die Extrablätter noch zum Verkauf ausgerufen. »Schrecklicher Mord eines Baronett!« »Das also ist die Grabpredigt über einen alten Freund und Klienten«, sagte sich Utterson mit Bitterkeit. »Und ich fürchte, dass auch noch der gute Name eines anderen in diesem Strudel zugrunde geht.« Der Brief, den er bei sich trug, fing an, ihn zu beunruhigen. Er begann, sich klarzumachen, dass er damit eine große Verantwortlichkeit übernommen habe. Er, der alte, erfahrene Advokat, verlangte nach dem Rat eines anderen, der die Last des Geheimnisses mit ihm trüge. An demselben Abend lud er sich seinen alten Bürovorsteher, einen Herrn Guest, zum Essen ein. Seit über 30 Jahren war Herr Guest im Dienste des Advokaten. Er besaß dessen unbegrenztes Vertrauen, nicht nur in geschäftlichen, sondern auch in persönlichen Angelegenheiten. Nach dem Essen saßen die beiden vor dem Feuer. Zwischen ihnen stand auf einem kleinen Tisch eine Flasche Portwein, ein alter Jahrgang von besonderer Güte, der lange in Uttersons Keller geruht hatte. Der Nebel lag noch immer schwer und dunkel auf der Stadt. Die Gasflammen brannten mit trübem, rötlichem Lichte. Durch die dicke Luft erklang das Treiben und Schaffen der großen Stadt, wie das Echo eines mächtigen Windes. Aber in der Stube war es warm und hell und behaglich.